Kapitel 6 Wer hat die Kekse? Nach dem Picknick laufen die Kinder mit dem Ball auf die Wiese. Sophia sagt, Kommt, wir spielen Schweinchen in der Mitte. Was ist das denn für ein Spiel? Das habe ich ja noch nie gehört. Es gibt zwei Felder. Zwei Kinder sind draußen, alle anderen Kinder laufen in der Mitte herum. Die Kinder in der Mitte müssen vorsichtig sein. Der Ball darf sie nicht treffen. Ich gehe in die Mitte. Ich auch. Die Kinder haben viel Spaß. Sie schauen dabei nicht nach oben. David sitzt immer noch im Baum. Von hier aus sieht er die Kekse und Brötchen. Leise klettert er vom Baum. Dann klaut er sich Kekse, Brötchen und Saft. Jetzt ist genug, ich habe wieder Hunger. Ich will noch einen Keks. Schnell klettert David wieder auf den Baum. Die Kinder kommen zur Decke zurück. Aber die Kekse und die Brötchen sind nicht mehr da. Das gibt es doch gar nicht. Wo sind denn die Brötchen? Und die Kekse sind auch weg. Vielleicht hat ein Tier die Sachen gefressen. Sophia schaut nach oben. Da sieht sie einen weißen Flipflop aus den Blättern schauen. Das gibt es doch nicht. Da ist jemand im Baum. Hilfe, ein Dieb! Plötzlich springt David aus dem Baum. Er landet genau auf der Decke. Sophia schreit. Elias und Lilly fangen an zu weinen. Oh nein, es ist David! Spinnst du? Wir haben uns so erschreckt! Gib sofort die Brötchen und die Kekse zurück! Oh, die sind in meinem Bauch! Jetzt werden alle sehr wütend. Ein großer Streit beginnt. Verschwindet endlich! Ich war zuerst auf der Insel! Ich will nur meine Ruhe haben. Das hier sind doch auch meine Ferien. Kommt, Kinder, wir gehen. Diese Insel ist etwas für Langweiler.